Kundgabe 2221. Empfangen durch Bertha Dudde am 25. bis 27.01.1942. Nachfolger Petri. Kirchlich-weltliche Macht. Leset in der Bibel und ihr werdet erkennen, dass der Geist der Wahrheit verdrängt worden ist, in offensichtlichster Weise. Es ist euch darum das Wort Gottes vorenthalten worden, damit ihr, die ihr die Wahrheit suchet, nicht sehend werdet. Die Überlieferung wird treulich innegehalten, doch wie weit diese Überlieferung der Lehre Christi entspricht, das wird nicht geprüft. Und wie oft ist der Sinn des göttlichen Wortes verändert worden? Wie oft wurde das Wort Gottes falsch gedeutet? Und wie selten wurde die falsche Auslegung beanstandet? Dieses Irreleiten der Menschheit kann nicht genug hervorgehoben werden. Ist es doch die Ursache aller Spaltungen und religiösen Kämpfe gewesen? Als Jesus auf Erden wandelte, sprach er vom Reiche Gottes, von einem Reich, das nicht von dieser Welt ist. Er sprach nicht von weltlicher Macht. Er sprach auch nicht von einer kirchlichen Macht, von einer Organisation. Er sprach auch nicht von Männern, die an Gottes Statt herrschen sollten, über seine Gemeinde. Er sprach nur zu seinen Jüngern: Gehet hin und lehret alle Völker. Er gab ihnen den Auftrag, die Menschen zu unterweisen in seiner Liebelehre, und er versprach ihnen seine Mitwirkung, so sie in seinem Geist verblieben. Denn so wie sie Liebe lehrten, mussten sie selbst in der Liebe leben. Und also war der Herr selbst mit ihnen, der die Liebe ist. Wo aber die Liebe regieret, ist jede herrschende Gewalt unnötig. Wo die Liebe regieret, dort dienet einer dem anderen. Und wo die Liebe regieret, dort sind Gebote unnötig. Es sei denn, das Gebot der Liebe wird den Menschen gepredigt, das Gott selbst gegeben hat. Was Liebe lehrt, ist dem göttlichen Willen entsprechend. Was jedoch an sonstigen Geboten hinzugefügt wurde, ist nicht nach dem Willen Gottes. Denn ein Gebieten setzt eine herrschende Macht voraus. Die Menschen aber sollen wie Brüder untereinander leben, nur dem Willen Gottes untertan, so wie sie das Reich Gottes erwerben wollen. Sie sollen sich keineswegs wieder die weltliche Macht erheben, die Gott wohl eingesetzt hat zur Zucht und Ordnung, wo solche überschritten wird. Jedoch sein Reich ist nicht von dieser Welt. In seinem Reich ist er allein der Herr und Machthaber, und er benötigt wahrlich keine Menschen auf Erden, die ihn vertreten und ihre Macht ausüben, den Mitmenschen gegenüber. Wo aber weiset ein Wort des Herrn bei seinem Erdenwandel hin auf eine solche Macht? Er hat einen Lebenswandel geführt in Liebe. Er gab Liebe und lehrte Liebe. Wahre Liebe aber schaltet ein Herrschenwollen aus. Es sollte nicht das Stärkere, das Schwächere bestimmen, selbst wo das Erfüllen der göttlichen Gebote gelehrt wurde. Denn eine im Zwang ausgeführte Handlung, und sei sie noch so edel und gut, ist nicht sehr hoch zu bewerten. Erst wenn der freie Wille im Menschen tätig geworden ist, sind diese Handlungen vor Gott angesehen. Und also fordert Gott nur den freien Willen des Menschen. Niemals aber haben Menschen auf Erden das Recht, eigenmächtig den göttlichen Geboten ihre Gebote beizufügen. Und noch viel weniger darf das Innehalten dieser Gebote den Menschen zur Pflicht gemacht werden, also gefordert unter Androhung von Strafen, zeitlich oder ewig. Denn um dieser Strafe zu entgehen, wird nun ein Gebot erfüllt, das sonst unbeachtet blieb. Also kann die Erfüllung solcher Gebote unmöglich tiefen Wert haben vor Gott und für die Ewigkeit. Als die Jünger den Auftrag Christi ausführten und das Evangelium hinaustrugen in alle Welt, war das Wirken Gottes deutlich sichtbar. denn sie heilten in Jesu Namen Kranke. Sie trieben böse Geister aus und wirkten Wunder zur Bekräftigung dessen, was sie lehrten. Denn der Geist Gottes war mit ihnen und in ihnen. Es war alles, was sie vollbrachten, göttliches Geisteswirken. Sie verkündeten die Lehre Christi, die göttliche Liebelehre, und lebten den Mitmenschen gleichfalls die Liebe vor, und also schaltete ein Herrschenwollen völlig aus. Denn sie waren wie Brüder untereinander und dienten sich in Liebe. Dies war das Amt, das Jesus Christus seinen Jüngern auftrug für ihr ferneres Wirken. Nicht aber setzte er einen der Apostel ein als Oberhaupt, als Leiter, dem alle sich fügen sollten. Was aber nachher entstand, wich gänzlich davon ab, was der Herr selbst vertrat. Es wurde eine kirchlich-weltliche Macht ins Leben gerufen, die jegliches Liebesgebot auch in eine Form brachte, die nicht mehr dem entsprach, was Jesus Christus den Menschen selbst gelehrt hat. Ein Dienen in Liebe wurde zwar noch gefordert, aber nicht mehr selbst geübt. Und es war dies von einschneidendster Bedeutung, denn es entstand wieder das Gleiche, was Jesus Christus gebrandmarkt hat zur Zeit seines Erdenwandels. Es wurde den Menschen geboten, was sie aus freiem Willen tun sollten. Und es nannten sich Männer von Ansehen, Rang und Würden Nachfolger der Apostel, die in größter Armut ihres Amtes gewaltet haben. Und es nannte sich ein Aufbauwerk von ungeheurer Prachtentfaltung, die allein selig machende Kirche, die Jesus Christus eingesetzt habe mit den Worten: Du bist Petrus, der Fels. Diese Worte sind von Menschen, die Macht anstrebten, so ausgelegt worden, wie sie benötigt wurden. Keineswegs aber lassen die Worte diese Deutung zu, dass Petrus der Gründer einer kirchlichen Macht und die dieser Kirche vorstehenden Machthaber die Nachfolger der Apostel sind. Jener Apostel, die ohne Rang und Würden nur in der Welt das Evangelium, die göttliche Liebelehre verkündeten. Petrus war der Gläubigste von ihnen, und Jesus hob seinen starken Glauben hervor durch die Worte: Du bist Petrus, der Fels. Auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Er nennt die Gemeinschaft der Gläubigen seine Kirche, denn die das Reich Gottes erwerben wollen, müssen in tiefster Gläubigkeit sich zusammenschließen und also seine Kirche bilden. So ist es sein Wille, und diesen Willen brachte er in den Worten zum Ausdruck. Nicht aber ist es sein Wille, dass sich hohe und höchste Würdenträger als Vorsteher einer solchen Gemeinde fühlen und auch ihre Macht als solche gebrauchen, dass unzählige Gebräuche und Zeremonien den eigentlichen Kern unwichtig werden lassen. Das heißt, dass die göttliche Liebelehre vor zahllosen Äußerlichkeiten, denen zu viel Wert beigelegt wird, unbeachtet bleibt und so nach die eigentliche Sendung der Apostel in die Welt zum Verkünden des Evangeliums nicht mehr erkannt wird. Wohl können auch unter jenen Machthabern Männer nach dem Herzen Gottes sein, und ihnen wird Gott wahrlich nicht seinen Geist und seine Gnade vorenthalten. Doch ihre Weisheit ist dann nicht die Folge ihrer Stellung oder ihres hohen Amtes, das sie bekleiden, sondern ihres rechten Wandels vor Gott. Diese dann sind die echten Nachfolger Petri, denn sie sind glaubensstark, und aus der Stärke des Glaubens schöpfen sie die Weisheit, denn sie sind dann wie ein Fels, dem das lebendige Wasser entströmet. Sie sind dann die echten Vertreter der Kirche Christi, die da ist, die Gemeinschaft der Gläubigen. Amen.